Über den Vogelzug. Am Unterlauf der großen Flüsse an unseren Küsten und auf den Inseln stehen Leuchttürme, die den Schiffen nachts den Weg weisen. Auf einem dieser Leuchttürme versieht der Leuchtturmwärter Brodersen seinen Dienst. An diesem Herbstabend aber ist er nicht allein auf seinem Turm. Sein Freund Alfred hat ihm angeboten, sein Kofferradio zu reparieren. Das gelingt offenbar nicht auf Anhieb. Vertrackte Dinger sind das, diese kleinen Kofferkisten. Nun sitze ich schon eine Stunde dran und finde den Fehler einfach nicht. Moment, ich guck gleich mal mit rein. Lass mich nur mal eben meinen Brief zu Ende schreiben. Du, könnte das sein, dass die Batterien leer sind? Alfred, ich bin doch nicht blöd. Darauf bin ich auch schon gekommen. Die Batterien sind ganz neu. Lass mich mal eben zu Ende schreiben. Du, was war das? Hast du das gehört? Ja. Das hat gerumst, oben. Ich gehe mal nachsehen. Das kleine Vieh hier hat sich den Kopf gestoßen. Was ist denn das? Eine Drossel. Eine Rotdrossel. Die kommt aus dem Osten. Die wandern nachts. Die ist ja ganz benommen. Wenn sie das mal übersteht. Ich will doch lieber die Außenbeleuchtung einschalten, damit die Vögel den Turm erkennen können. Sonst fliegen sie heute Nacht noch zu Dutzenden gegen das Glas. Und wir haben morgen einen ganzen Zugvogelfriedhof vor der Tür. Es ist aber auch stockduster heute Nacht. Ich glaube, wir haben Neumond. Warum fliegen die denn eigentlich in den Lichtkegel vom Leuchtfeuer rein? Vögel fliegen immer ins Helle. Und dann werden sie geblendet und schon knallen sie mit dem Kopf ans Turmglas. Armer Kerl. Hat er sich was gebrochen? Na, nu, lass mich doch mal fühlen. Beine und Flügel sind ganz in Ordnung. Ach, der ist auch hinüber. Den gib mir mal mit, du. Den kann meine Frau morgen mit in die Suppe stecken. Du bist wohl nicht ganz dicht. Erst werden wir mal sehen, ob er sich nicht wieder erholt. Ich habe schon mehr Vögel wieder auf die Beine gebracht. Ich steck ihn mal in diesen Karton und lege ein Handtuch drüber, damit er es dunkel und ruhig hat. Und wenn er morgen wieder fidel ist, dann lasse ich ihn wieder starten. Dazu kam es leider nicht. Wie so mancher Zugvogel, der in stockdunkler Nacht geblendet vom Lichtstrahl gegen das Turmglas der Leuchttürme fliegt, so hatte auch diese kleine Drossel eine Gehirnerschütterung davon getragen, an der sie dann gestorben ist. Das ist eine Gefahr, die die Zugvögel auf ihren Wanderungen bestehen müssen. Zweimal in jedem Jahr, nämlich im Frühjahr und im Herbst, finden überall auf der Erde jene großen Wanderungen statt, die wir Vogelzug nennen. Im Herbst verlassen uns viele Vögel und ziehen in ihre südlichen Winterquartiere. Und im Frühjahr kehren sie dann wieder zurück. Gelegentlich sieht man auch in Schwärmen wandernde Schwalben oder Stare auf den Telefondrähten in langen Reihen sitzen, alle mit gleichmäßigem Abstand voneinander. Oder man hört plötzlich einmal die Rufe von einer ziehenden Kranichschar noch in der Luft. Sie ziehen ganz typisch in einer keilförmigen Flugformation. Auch dort, wo im Binnenland größere Seen vorhanden sind, kann man im Herbst und im Frühjahr plötzlich Vögel beobachten, die an diesem See das ganze Jahr über nicht zu sehen sind. Ein einzigartiges Erlebnis aber ist der Vogelzug an den Küsten der Nordsee und auf den Inseln, ganz besonders auf der Insel Helgoland. Wer im September oder besser noch im Oktober an einem solchen Ort einmal bei gutem Wetter ein Wochenende verbracht hat, der wird seine Eindrücke vom Vogelzug nie wieder vergessen können. Da ziehen Wolken von Strandläufern am Horizont vorbei. Das müssen 6, 8, 10.000 Vögel sein. Alle diese Seevögel haben melodisch flötende Rufe, von denen die Luft dann ganz erfüllt ist. Manchmal, je nach den Wetter- und Windverhältnissen, kommt plötzlich am späten Abend oder in der Nacht wieder die große Wanderlust über die Vogelschwärme. Sie sind am Morgen erst angekommen, haben den Tag mit der Suche nach Futter zugebracht und wandern nun in der Dunkelheit weiter. Sie wandern nach Portugal und Spanien, nach Marokko und in den Sudan, ja bis nach Südafrika, Arabien und selbst bis nach Indien ziehen sie. Ein ganz kleines bisschen wird man von ihrer Wanderlust angesteckt. Aber woher weiß man eigentlich, wohin diese Vögel ziehen? Woher weiß man, dass zum Beispiel die Rotkehlchen schon in den Ländern um das Mittelmeer überwintern? Dass die Klappergrasmücken dagegen bis nach Abessinien ziehen? Und dass die Störche sogar bis zur Südspitze Afrikas fliegen? Wie kriegt man so etwas heraus? Es war der dänische Lehrer Hans Christian Cornelius Mortensen, der Ende des vorigen Jahrhunderts einen Trick fand, mit dem solche Fragen beantwortet werden konnten. Er fing zum Beispiel in einem Fanggarten, einer sogenannten Vogelkoje, auf der dänischen Nordseeinsel Fanö hunderte von Enten. Dann legte er ihnen einen Streifen Blech mit einer eingestanzten Nummer ums Bein und ließ sie wieder fliegen. Eines Tages kam ein Wanderer, der sich über Mortensens Tätigkeit ernsthaft empörte. Hey! Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Moment, ich habe noch einen Korb voll Enten zu versorgen, dann stehe ich Ihnen zur Verfügung. Was machen Sie denn bloß mit dieser schrecklichen Zange an den Beinen dieser armen Vögel? Ist das Blech, was Sie da herumbiegen? Das ist doch Tierquälerei. Warum legen Sie den Blechring nicht gleich um den Hals? Das habe ich auch schon versucht. Bei Staren. Aber Ringe um den Hals stören die Vögel sehr. Sie dürfen mir schon glauben, ich verstehe mich ein bisschen auf Tiere. Ich kann es schon einem Vogel ganz gut ansehen, ob er sich unbehaglich fühlt oder nicht. Und diese Ringe an den Beinen, damit finden sich die Enten ganz schnell ab. Der hindert sie nicht im Mindesten. Und wozu sollen denn diese Beinringe gut sein? Wir möchten rausfinden, wohin die Zugvögel im Herbst ziehen, wo sie den Winter zubringen und auf welchen Wegen sie dahin fliegen. Und da gibt es nun eine ganz einfache Möglichkeit. Ich nehme Aluminiumringe. Ach nee, das ist Aluminium? Dieses neumodische Metall, das so sehr leicht sein soll und nicht verrosten kann? Darf ich mal sehen, bitte? Ach, das ist Aluminium. Ja, das sind Hühnerringe. Wieso Hühnerringe? Weil die Hühnerzüchter zuerst damit angefangen haben, ihre Tiere mit solchen Ringen zu kennzeichnen. In jedem Ring ist eine Nummer eingestanzt. Und wenn ich nun einen solchen Ring einer Wildente umlege, dann ist sie damit gekennzeichnet. Sie trägt sozusagen einen Reisepass. Wenn jetzt irgendwo in Europa ein Jäger diese Ente schießt und den Ring an ihrem Bein findet, ich habe in den Ring das Wort Dänemark eingestanzt, Dänemark. Dann gibt er den Ring vielleicht beim dänischen Konsul ab oder schickt ihn nach Kopenhagen. Dort weiß die Post von meinen Experimenten und schickt mir die Ringe zu. Aber befürchten Sie denn nicht, dass nun ein großes Vogelmorden losgeht? Wenn sich das herumspricht, dass einige Vögel Ringe aus Aluminium tragen, dann wird man Vögel töten, wo immer man sie zu fassen kriegt. Und das nur, um an die Ringe zu kommen. Das ist sicher nicht zu befürchten. Das Aluminium wird ja von Jahr zu Jahr billiger. Diese Ringe sind heute schon fast wertlos. Jedenfalls verglichen mit der Mühe, den beringten Vogel erstmal zu fangen. Das lohnt sich nicht. Aber die Beringungsmethode von Mortensen, die hat sich gelohnt. Sie wurde schon wenige Jahre später auch von Forschern in anderen Ländern aufgegriffen. Heute sind diese Ringe genormt. Es gibt etwa ein Dutzend Größen, je nach der Größe der Vogelart. Ein Storch, der so etwa 7 Pfund wiegt, bekommt einen Ring von noch nicht einmal 3 Gramm ans Bein. Viele hundert freiwillige Helfer aus allen Berufen unterstützen in ihrer Freizeit die Wissenschaftler, fangen die Vögel und beringen sie. Bis heute sind weit über 20 Millionen Vögel in aller Welt beringt worden. Wenn nun eine beringte Schwalbe irgendwo tot aufgefunden wird, dann schickt der Finder den Ring an die Vogelwarte, die ihn beringt hat. Dort sammelt man alle Rückmeldungen und trägt die Fundpunkte in eine Landkarte ein. Im Laufe der Jahre kommen immer mehr Punkte dazu und so zeigt die Karte bald von ganz allein, auf welchen Wegen und wohin die Schwalben wandern. Wenn ein Vogel, der in der Nähe von Hannover beringt worden ist, so etwa in der Nähe von Köln wiedergefunden wird, nun ja, das ist gewiss auch ganz interessant, aber viel aufregender ist es natürlich, wenn Rückmeldungen aus anderen europäischen oder gar aus den afrikanischen Ländern in der Vogelwarte eintreffen. Roland Schölzel, hier ist von gestern noch eine Sendung auf meinem Schreibtisch liegen geblieben. Das ist der Ring von einer toten Sturmmöwe, die beiden Kinder gefunden haben. Der Ring ist nicht von uns, er stammt von der Vogelwarte Helsinki. Schicken Sie das bitte nach Finnland weiter. Nach Helsinki, ja. Nun, und was hat uns die Post heute gebracht? Ist was Interessantes dabei? Ja, Herr Professor, wir haben einen neuen Storchenfernfund. Einen Brief aus Tansania. Ach, das ist ja hübsch. Aus Tansania? Zeigen Sie mal her. Bitte. Nummer B230726. Moment mal, diese Nummernfolge haben wir doch im vorigen Jahr ausgegeben. Das wird sicherlich ein einjähriger Storch sein, der seine Jugend dazu benutzt hat, ein bisschen in Afrika herumzukrammeln. Schauen Sie doch bitte gleich mal in der Kartei nach. Sofort. Ja, hier ist er. B-23-07-26. Ja, der ist in Hollenbeck im vorigen Jahr beringt worden. Unter den jungen Störchen gibt es also regelrechte Gammler. Die sind im Nest beringt worden und haben sich dann im darauffolgenden Herbst auf die Wanderung nach Afrika gemacht. Aber im nächsten Frühjahr sind sie noch nicht gleich wieder heimgekehrt. Sie treiben sich so etwa 1 bis 2 Jahre in Afrika oder im Orient herum. Erst im Alter von 3 oder 4 Jahren sind die Störche so weit herangereift, dass sie brüten möchten. Und dann kehren sie im Frühjahr auch schnell und pünktlich wieder aus Afrika heim. Durch die Rückmeldungen beringter Störche hat sich herausgestellt, die meisten Störche wandern über Griechenland, die Türkei, Israel und Ägypten nach Afrika. Sie umfliegen das Mittelmeer, also im Osten. Die westdeutschen Störche, ein bedeutend kleinerer Teil, fliegen dagegen über Frankreich und Spanien und überqueren dann die Straße von Gibraltar, um in den Steppen südlich der Sahara zu überwintern. Störche fliegen also nicht über das Meer. Warum nicht? Weil sie Segel- und Gleitflieger sind und deshalb Aufwinde brauchen. Solche Aufwinde aber gibt es nur über dem Land und an den Küsten. Deshalb müssen sie das Mittelmeer umfliegen. Nun wird es aber höchste Zeit, dass wir eine ganz wichtige Frage beantworten. Warum ziehen manche Vögel eigentlich im Herbst weg? Und woher wissen sie, wann sie losfliegen müssen? Alle die Vögel, die sich von Insekten ernähren, können im Winter bei uns gar nicht leben. Sie müssten glatt verhungern. Aber auch der Storch, der hauptsächlich von Regenwürmern, Mäusen und Fröschen lebt, würde in unserem Winter bald Nahrungssorgen bekommen. Und wer sagt nun den Vögeln, wann es losgeht? Das ist eine ebenso einfache wie verblüffende Sache. Da wird nämlich im Gehirn der Zugvögel gemessen, wie viel Licht pro Tag ins Auge fällt. Diese Messvorrichtung, die aus Nerven zusammengesetzt ist, kann feststellen, wann die Tage kürzer werden, wann es also auf den Herbst zugeht. Und dann werden Stoffe ins Blut gegeben. Wir nennen diese Stoffe Hormone. Und die Hormone versetzen den Vogel allmählich in eine Zugstimmung. Er wird unruhig, verlässt seine Heimat und wandert in die ihm angeborene Zugrichtung. Nun braucht ein Vogel für den Zug nach Afrika allerlei Kraft. Gewiss, wenn er, wie wir vorhin gehört haben, in der Nacht wandert, dann kann er natürlich am Tage wieder tanken. Das heißt, er kann bei Tageslicht fressen, damit er wieder zu Kräften kommt. Aber für viele Vögel genügt das nicht. Sie legen sich schon vor der Luftreise einen Reservetank zu, und zwar in Form eines Fettpolsters. Das machen die kleinen Finkenvögel, das machen aber auch die großen Graugänse. Und nur weil unsere Hausgans von einem Zugvogel, nämlich der Graugans, abstammt, hat sie überhaupt die Fähigkeit, Fett zu speichern. Nur deshalb kann sie gemästet werden. Das Gänseschmalz, das zu Weihnachten in der Pfanne brutzelt, ist also eigentlich Treibstoff für einen Flug nach Afrika. So, und nun wollen wir noch einmal kurz zusammenfassen, was wir alles gehört haben über den Vogelzug. Unser Klima und der Mangel an Futter im Winter sind die Ursache dafür, dass ein großer Teil unserer Vögel im Herbst abwandert und den Winter in südlicheren Gegenden verbringt. Viele bleiben schon in den Ländern um das Mittelmeer herum, die meisten aber überwintern in Afrika. Ausgelöst wird der Zugtrieb dadurch, dass die Tage kürzer werden. Das wird im Gehirn der Vögel gemessen. Daraufhin werden Stoffe ins Blut abgegeben, die Hormone. Der Vogel wird danach wanderlustig und zieht los. Manche Vögel speichern vor der Reise ansehnliche Mengen Fett, sozusagen als Reservekraftstoff. Die Zugvögel wandern nun bei Tage, aber auch bei Nacht. In großen Schwärmen kann man sie an den Küsten und auf den Nordseeinseln im Herbst und im Frühjahr beobachten. Und wohin sie wandern, das weiß man, seitdem der Däne Christian Mortensen um 1900 damit begann, Vögeln Ringe aus Aluminium ums Bein zu legen. Das war eine Sendung zum Biologieunterricht über den Vogelzug. Hier noch die